dir die Welt. Sie steht im Ton dicht daneben, dem Fußball regiert das Geld. Edward Jägermeister Trikot hilft dem Verein aus der Pleite. Auch der Trainer ist er froh, doch der Kassenwart sucht das Weite. Schwarz-Weiß sind unsere Farben. Sieg, der erste Tuton FC im Waldstadion Fankrieg. Wenn ich diese schlaffe Kicker sehe, aus den Lautsprechern Toni Marshall heizt die Anhänger auf. Im Regentropf die Stimmung steigt, der SGE im Dauerlauf. Schwarz-Weiß sind unsere Farbe. Soll das sein? Schwarz-Weiß!